Deutschlandfunk Soundcheck. Herzlich willkommen zu knapp 2 Stunden Musik und Medizin. Am Mikrofon ist Michael Frank. Heißt diese Nummer von Slater Kinney aus den USA. Die deutliche Aufforderung, den Arzt zu rufen, ist Teil eines vielschichtigen Songs, in dem es unter anderem um die Einflüsse und Zwänge geht, die Teile der Gesellschaft auf das Individuum ausüben. Sie wollen dich sozialisieren, dich reinigen, ehren, analysieren, dich terrorisieren. Und später heißt es noch, sie wollen deine Bedürfnisse und Vorlieben simplifizieren, um dich zu sterilisieren. Um Identitätsprobleme und Liebe geht es in dem Song auch und um ein Wunder. Ich brauch dich nicht, um den Schmerz zu erklären. Ich kann dir beweisen, dass alles Schwindel ist. Sie ist tot, aber sie kann stehen, sie kann gehen. Ruf den Arzt, ein Wunder. Sie kann reden, ruf den Arzt. Soweit Slater Kinney in dem Titelstück ihres zweiten Albums Call the Doctor von 1996. Slater Kinney sind ein Trio mit 2 Gitarren und Drums. Janet Weiss, Carrie Brownstein und Corinne Tucker. Just What the Doctor Ordered heißt diese Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk und das liegt an diesem Song. We'll be right back. Das war eine Variante der Botschaft »Musik ist Medizin«. Ted Nugent und Co. inklusive Derek St. Holmes Gesang anno 1977 mit einer Live-Version von »Just What the Doctor Ordered«, ein Mitschnitt aus einem Stadion in der Country and Western Hochburg Nashville. Was der Doktor da verordnet, ist klar. Mit 10 Jahren bekam der junge Held des Songs seine erste Gitarre, danach übte er emsig. Die Medizin für Leib und Seele, eine Überdosis Rock'n'Roll. Später fühlt sich der Held einem Nervenzusammenbruch nahe, die Gesundheit scheint in fragwürdigem Zustand. Das könnte ja auch am Rock'n'Roll liegen oder am Musikbusiness unter diversen Begleitumständen. Die Botschaft bleibt aber dieselbe, this is just what the doctor ordered. Um das Gesundheitsrisiko Nummer 1 von Sängern geht es im nächsten Song. Denn sonst ist das aus, ich schade einen Froschen Hals. Des Hals, ein Randstein jedenfalls. Ich spiele locker, wie Joe Poker. Und schlimmer wie Hans Herz. Ich lauf bis zum Herz. Heiser, heiser, heiser, heiser. Ja, wie so heiser, allerhöchstens Biederweiler, sing von den Teiler, heiser, heiser. Die kleine Tierschau war das mit einem Kurzbeitrag zum Thema Heiserkeit und Gesang. Besonders gut gefällt mir der erste Vierzeiler. So heiser kommt kein Ton heraus, sing leiser. Sonst ist es aus. Habe einen Frosch im Hals, besser als ein Rammstein jedenfalls. Soweit das Trio, die kleine Tierschau in dem Song Heiser. Zu finden auf einer vor 2 Jahren erschienenen CD mit dem Titel »Wenn ich vergnügt bin«. Die erschien damals zum 20-jährigen Jubiläum der Band. Um Musik und Medizin geht's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Dr. Feelgood aus England mit A Case of the Shakes. The shakes. You make my tide when you're bubbling. Dr. Feelgood im Bo Diddley-Rhythmus anno 1980. A Case of the Shakes heißt die Nummer, was so viel heißt wie Schüttelanfall. Die englische Band wurde 1971 gegründet, ihren Namen holten sie sich von dem gleichnamigen Hit des Blues-Pianisten Piano Red. Und der hatte diesen Hit im Jahr 1962. Die Band Dr. Feelgood ließ es sich natürlich nicht nehmen, auf einem LP-Cover auch mal als Ärzte zu posieren. Zusammen mit einer blonden Krankenschwester, versteht sich. Die vier Fühlgut-Doktoren stehen dort vor einem Hospital, Ärztekoffer oder Geigenbogenkasten in der Hand und logischerweise strahlen sie dabei weniger medizinische Vertrauenswürdigkeit aus, sondern eher mafiösen Charme. Private Practice, Privatpraxis heißt diese Dr. Feelgood-Platte. Die Vorderseite der LP-Hülle versetzt den Betrachter in die Rolle eines Patienten, der gerade eine altmodische Anästhesiemaske übergestülpt bekommt. Die Augen des Arztes sind hinter einer riesigen Schutzbrille weit aufgerissen und sein großzähniges Lachen schwankt zwischen Vorfreude und Wahnsinn. Gerade war schon von Piano Reds Hit Dr. Feelgood die Rede. 1967 erschien ein anderer Song mit demselben Titel, diesmal komponiert von Aretha Franklin. Den gibt's jetzt aber nicht, sondern einen Titel aus dem Jahr 1933, Dr. Madsen heißt er, gespielt von der South Memphis Jug Band. Jack Kelly, Dan Sane, Frank Stokes Gitarre, Will Batts Fiddle und Dr. Hicks am Tonkrug-Bass am Jug. Die Nummer Dr. Madsen feiert den Beruf des Bandmitglieds Dr. Hicks. Er war Herb Doctor, was sich vielleicht mit Homöopath übersetzen lässt. Vorhang auf für die South Memphis Jug Band mit Dr. Madsen. Medizin geht's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Das war gerade Musik aus den USA anno 1933. Die South Memphis Jug Band mit einer Verbeugung vor dem Herb-Doktor der Band. Dr. Madsen heißt die Nummer. Die Musiker gehörten noch zu der Generation von Menschen, die auch bei umherfahrenden Madsen-Shows ihr Geld verdienten. Die Madsen-Show war eine frühe Verbindung von Medizin und oder Quacksalberei und Showbusiness. Wie bei einer Kirmes gab es diverse Attraktionen, unter anderem alle möglichen Heilmittel und Musik. Sehr viel ernster als auf einer Kirmes geht es in den nächsten beiden Songs zu. Zuerst ein Blues über Tuberkulose und danach die Gedanken eines schwer verletzten Unfallopfers. TB's all right to hell. Pain will treat you so low down. TB's all right to have you. Pain will treat you so low down. Lord, you can both pay your own. Keep on top coming around. Yes. When I was a bum, my feet couldn't walk down the street. These Chicago women looked at me for my dog and head to my feet. Crying, oh, TB's killing me. Well, that's like a prisoner, boy. Well, I don't need evil, see. Too late, too late. Too late, too late, too late. Too late. Too late, too late. Too late, too late, too late. I'm on my way to Denver, Colorado. Well, baby, don't you hesitate. When I was walking down the street, the women looking at me, and my dog would head to my feet crying, oh, TB's killing me. I wanna die. Been my boy down in Jackson, Tennessee. Didn't take Sonny Boy boy down, but I ain't wanna go myself, but I'll go. I'm playing TV blues. TB's all right to have. Friend treat you so low down. TB's all right to have. Friend treat you so low down. Yeah, Jack, for favor, evil stop coming around. TB's bad, boy. Oh, you see that I'm not that strong. All the other patients say they've never seen a man with such pain. Tell me, Sister Morphy, when are you coming round again? Oh, I don't think I can wait that long. Oh, you see that I'm not as strong. The ambulance is sounding in my ears. Hey, Sister Morphine, how long have I been lying here? What am I doing in this place? Sister Morphine war das gerade von den Stones, eine frühe Version, schon mit Ry Cooder Slide-Gitarre, aber nicht die Version, die auf der LP Sticky Fingers erschienen ist. Co-Autorin des Songs ist Marianne Faithfull. Vertraglich wurde ihr damals auch ein Anteil der Songtantiemen zugesprochen, Das Kleingedruckte auf dem LP-Etikett sollte aber nur die Hegemonialmacht Jagger Richards als Songautoren feiern. In dem düsteren Song werden Schwester Morphium und Cousin Kokain um Hilfe und Schmerzlinderung gebeten. Diese Figuren sind laut Marianne Faithfull nicht als schicke Anspielung auf Drogenkonsum gemeint. Der Song handelt tatsächlich von den letzten Stunden eines schwer verletzten Unfallopfers im Krankenhaus. Vor den Rolling Stones Ende der 60er Jahre sang Big Joe Williams den TB Blues, den Blues über Tuberkulose. Anno 1962 war das. Nichts mit Krankheit oder Unfall hat der nächste Song zu tun. Pillen oder Tinkturen braucht der Held nicht, auch keine Ruhe und keinen Doktor. Er braucht nur seine Geliebte. Don't! Humble Pie mit Steve Marriott und Peter Frampton im Jahr 1973 live bei der BBC. I Don't Need No Doctor. Ursprünglich war das ein Hit von Ray Charles, keine 10 Jahre zuvor. Die Worte der Botschaft waren dieselben geblieben, aber irgendetwas hatte sich in der Zeit verändert. Cause I know what's in it me. I don't need no doctor, no, no. Cause I know what's in it me. I've been too long away from a baby. I'm coming down with a misery. But it didn't soothe my emotion. I don't need no doctor. I don't need no doctor. I don't need no doctor. All my hope is living gone. I don't need no doctor. I don't need no doctor. I don't need no doctor. No, no. All my hope to live is gone. I've got a dentist who's over 7 feet tall. Yes, I've got a dentist who's over 7 feet tall. Long John, they call him, and he answers every call. Well, I went to Long John's office and told him the pain was killing. Yes, I went to Long John's office and told him the pain was killing. He told me not to worry, that my cavity just needed filling. He said when I start drilling, I'll have to give you Novocaine. Yes, when I start drilling, I'll have to give you Novocaine. Cause every woman just can't stand the pain. He took out his trusty drill and he told me to open wide. He said he wouldn't hurt me, but he'd feel my hole inside. Long John, Long John, you've got that golden touch. You thrill me when you drill me, and I need you very much. When he got through, he said, baby, that will cost. cost you 10. Yes, when he got through, he said that will cost you 10. 6 months from now, come back and see me again. Say you're supposed to see your dentist about twice a year, that's right. But I think I feel it throbbing. Guess I'll go back there tonight. Long John, Long John, don't ever move away. Say I hope I keep on aching so I can see you every day. Um Musik und Medizin geht's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Das war gerade Dinah Washington zusammen mit dem Orchester von Cootie Williams. 1949 war das. Der Long John Blues. Gepriesen werden hier die besonderen Fähigkeiten eines Zahnarztes, der Long John genannt wird. Bohrer und Füllungen haben sozusagen ihre Schrecken verloren bei diesem Mann. Bette Midler gefiel dieser Song auch gut und von ihr gab's dann auch eine Coverversion davon, Jahrzehnte später. Vor Dinah Washington verschmähte Ray Charles jegliche ärztliche Hilfe. I Don't Need No Doctor, veröffentlicht auf einer Single im Jahr 1966. My analyst told me that I was right out of my head, the way he described it. He said I'd be better dead than alive. I didn't listen to his jive. I knew all along he was all wrong, and I knew that he thought I was crazy, but I'm not, oh no. My analyst told me that I was right out of my head. He said I'd need treatment, but I'm not that easily led. He said I was the type that was most inclined, went out of his sight, to be out of my mind, and he thought I was nuts. No more is our answer, but so no. They say as a child I appeared a little bit wild with all my crazy ideas, but I knew what was happening, I knew I was a genius. What's so strange if you know that you're a wizard of three? I knew that this was meant for me. I heard little children were supposed to sleep tight. That's why I drank a fifth of vodka one night. My parents got frantic, didn't know what to do. But I saw some crazy scenes before I came to. Now do you think I was crazy? I may have been only three, but I was swinging. They all after day, Graham Bell. They all after Edison and also when Einstein. So why should I feel sorry if they just couldn't understand the reasoning and the logic that went on in my head? I had a brain, it was insane, so just let them laugh at me when I refused to ride on all those double-decker buses, all because there was no driver on the top. Told me that I was right out of my head, the way he described it. He said I'd be better dead than alive. I didn't listen to his jive. I knew all along he was all wrong, and I knew that he thought I was crazy, but I'm not, oh no. My analyst told me that I was right out of my head, but I said, dear doctor, I think that it's you instead, 'cause I have got a thing that's unique and new. It proves that I'll have the last lap on you, 'cause instead of one head, I got two. And you know, two heads are better than one. Shoulder. there's one thing I don't need, and that's a sunflower seed. Oh, she said they possess special power. I'm allergic to flowers. The rock and roll gypsies everywhere, and the smell of incense in the air. At last my mind is really free, except for my stupid allergy. I've heard the music of masters, and I've thrilled to each melody. But I've never heard a strain like the haunting refrain of a G.I. on K.P. Oh, my aching back. Oh, my aching back. Just keeps aching, seems it's almost breaking. Oh, my back keeps aching all the time. I envy guys in the army. It really is so good for them. They just love the GI food, and the sergeant's not rude. He lets them sleep till 5 a.m. Oh, my aching back. Oh, my aching back. Just keeps aching, seems it's almost breaking. Oh, my back keeps aching all the time. It was in Paris I met her. She smiled and her eyes were so blue. So we parleyvooed a date, and she showed up at 8, but her husband showed up too. Ouch! Oh, my aching back. Sacroiliac. Just keeps aching, seems it's almost breaking. Oh, my back keeps aching all the time. I had a bet on a horse race. They said that the horse was just great. When he started to run, he was 20-1, but he came in 8:30. Ouch! My aching back. My aching back. Just keeps aching, seems it's almost breaking. Oh, my back keeps aching all the time. I wanted to learn how to tap dance. Thought it would be lots of fun. So I started out like this. Aching back. Oh, my aching back. But my back keeps aching all the time. Musik und Medizin gibt's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Das war gerade eine Trilogie zwischen Geisteskrankheit, Allergie und Rückenschmerzen. Los ging's mit Twisted, das selbstbewusste Selbstporträt einer Patientin eines Psychotherapeuten. Annie Ross sang die Originalversion von Twisted, das war 1952, und Annie Ross war damals 22 Jahre alt. Nach Twisted gab es einen ironischen Beitrag zur Flower Power Welle aus dem Jahr 1967. I'm Allergic to Flowers heißt der Song und die Band gab sich den genialen Namen Jefferson Handkerchief, Jefferson Taschentuch, nicht zu verwechseln mit Jefferson Airplane, selbstredend. Letzter Künstler dieser Trilogie war Fred Astaire. Der sang nicht nur, sondern steppte in dem Song auch. Oh, my aching back aus dem Film You Were Never Lovelier aus dem Jahr 1942. Die Buchstaben L5, S1 werden wahrscheinlich nur den Menschen etwas sagen, die schon einmal von dieser Gegend im Lendenwirbelbereich gequält worden sind. L5, S1 nannte der Grazer Vibraphonist und Komponist Bernd Lüf das nächste Stück. Es entstand nämlich, so sagt er, aus der Konfrontation mit den oft unerträglichen Nervenschmerzen, die sein Bandscheibenvorfall im Bereich L5, S1 verursachte. Eine Zeit lang war nicht mal klar, ob Lüf seinen Beruf als Musiker überhaupt weiter ausüben können würde. Gott sei Dank war dem dann aber so. Hier also bis zu den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bernd Lüf, Vibraphon, Thorsten Zimmermann, Kontrabass und Dusan Nowakow, Schlagzeug. L5, S1.